Bei seinem zweiten Besuch, als er das Ja-Wort schon hatte, äußerte er im Gespräch, dass er schon früher, ehe er Dunja kannte, beschlossen habe, ein ehrbares, aber unbemitteltes Mädchen zu heiraten, unbedingt eines, das die Armut schon gekostet hat. Denn, so erklärte er, ein Mann solle seiner Frau durch nichts verpflichtet sein, dagegen sei es weit besser, wenn die Frau den Mann als ihren Wohltäter betrachtet. Ich will hinzufügen, dass er sich ein wenig weicher und freundlicher ausdrückte, als ich es schreibe, denn ich habe den richtigen Wortlaut vergessen. Erinnere mich bloß an den Sinn. Und zudem hat er das keineswegs mit Absicht gesagt, sondern es entschlüpfte ihm im Eifer des Gesprächs, so dass er es später abzuschwächen und zu mildern versuchte. Dennoch erschien es mir, wie gesagt, gleichsam ein wenig rigoros, und ich sprach darüber nachher mit Dunja. Sie aber antwortete mir sogar ärgerlich, Worte seien noch keine Taten, und das ist natürlich auch wahr. Aber ehe Dunja sich zu diesem Schritt entschloss, verbrachte sie eine schlaflose Nacht. In der Meinung, ich schliefe, stand sie auf und ging die ganze Nacht im Zimmer auf und ab. Schließlich kniete sie nieder und betete lange und inbrünstig vor der Mutter Gottes. Und am anderen Morgen erklärte sie mir, sie hätte sich entschlossen. Ich habe schon erwähnt, dass Pjotr Petrowitsch sich jetzt nach Petersburg begibt. Er hat dort große Geschäfte vor, will in Petersburg ein großes öffentliches Büro als Advokat eröffnen. Er beschäftigt sich seit langem schon mit Vertretung von allerhand Zivilklagen und Prozessen und hat vor kurzem einen bedeutenden Prozess gewonnen. Nach Petersburg muss er auch deswegen reisen, weil er dort im Senat eine bedeutende Sache zu vertreten hat. So kann er auch dir, lieber Rodja, sehr nützlich sein, sogar in jeder Hinsicht, und wir, das heißt Dunja und ich, meinen nun, dass du schon mit dem heutigen Tag deine künftige Karriere beginnen und deinen Weg als klar vorgezeichnet betrachten kannst. Oh, wenn sich das doch verwirklichte! Das wäre ein solcher Gewinn, dass man es nicht anders als eine unmittelbare Gnadenspende des Allmächtigen an uns betrachten müsste.